Es war im Herbst des Jahres 1850. Ich war gerade im Begriff, mich von San Francisco nach den Sandwich-Inseln einzuschiffen, als es mir in den Sinn kam, einen kleinen Abstecher nach Sausalito an der Bay zu machen. Allerdings musste ich am gleichen Tag wieder zurück sein. Deshalb beschloss ich, gleich das erste Boot am frühen Morgen zu nehmen, das laut Fahrplan genau um 6 Uhr ablegen sollte. Da es seinerzeit in San Francisco noch keine Normaluhr gab, nach der sich jeder richten konnte, waren die Kapitäne auf ihre eigenen Taschenchronometer angewiesen, deren Präzision natürlich gewissen Schwankungen unterworfen war. Jedenfalls stieß das Boot, das ich mir für meine kleine Exkursion ausersehen hatte, genau in dem Augenblick von der Landebrücke ab, als ich den langen Steg betreten hatte. Ich rannte, so schnell ich konnte, bis zur Spitze des Landesteges vor und versuchte durch Winken auf mich aufmerksam zu machen, aber der Kapitän, der oben auf Deck stand und mich also gar nicht übersehen konnte, der fand es nicht der Mühe wert, wegen eines einzigen lumpigen Passagiers noch einmal umzukehren. Ja, und so musste ich wohl oder übel bis zur Abfahrt des nächsten Schiffes warten. Ärgerlich ließ ich mich auf einer der im Hafengelände zu Hunderten aufgestapelten Kisten nieder und kam neben einen kleinen, barhäuptigen Mann zu sitzen, der lässig gegen einen Haufen Schiffsdaue gelehnt, sich vergeblich damit abmühte, seine Zigarre in Brand zu setzen. So ein blödes, gottverdammtes Pech. So, so. Sie behaupten also, Pech zu haben. Ja, allerdings. Wegen der Dickfälligkeit dieses Idioten von einem Kapitän. Da kann ich jetzt eine ganze Stunde warten, bis das nächste Boot geht. Da willst du nicht brennen? Natürlich nicht. Wenn Sie das so genau wissen, warum probieren Sie es denn überhaupt? Wissen Sie denn, was passieren würde, wenn ich es unterließe? Nichts würde passieren. Doch. Ich könnte nicht rauchen. Das können Sie unter den gegebenen Umständen auch nicht. Allerdings. Aber in dem Moment, in dem ich meine Versuche aufgeben würde, hätte ich das sichere Gefühl, ausgerechnet mit dem nächsten Versuch hätte es geklappt. Darf ich mir erlauben, Ihnen mit meinem Feuerzeug auszuhelfen? Bitte sehr. Danke. Sie haben gar keine Ahnung, was Pech überhaupt ist. Soll ich es Ihnen sagen? Sie haben eine Stunde versäumt. Ich wahrscheinlich mein ganzes Leben. Sie sehen, bei mir nimmt das Pech ganz andere Dimensionen an. Naja, Sie haben recht. Es kann einen schlimmer treffen. Sehr richtig. Und mich hat es immer am schlimmsten getroffen. Na, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine, man hat ja auch mal wieder Glück. Mann, aber nicht ich. Haben Sie schon mal nach Gold gegraben? Nach Gold? Nein. Sie? Ich? Wo denken Sie hin? Ich würde niemals welches finden. Naja, wenn Sie nicht danach suchen. Ich werde danach suchen. Aber ich sage Ihnen gleich, es bringt mir nur Unglück. Ah. Woher wollen Sie das wissen? Glauben Sie, dass jemand dort oben in einer selbstgegrabenen Grube verschüttet oder im Wald überfallen, beraubt und totgeschlagen oder von einem stürzenden Baum zerquetscht oder beim Überqueren eines Flusses in die Tiefe gerissen werden könnte, halten Sie das für möglich? Naja, also für möglich schon, aber nicht für wahrscheinlich. Nun gut, wenn auch nur der Bruchteil einer Möglichkeit besteht, dann würde mir das alles dort oben passieren, darauf können Sie sich verlassen. Und deshalb denke ich nicht daran, das Schicksal derartig herauszufordern. Ich will wieder nach Hause. Vorausgesetzt nämlich, dass ich nicht unterwegs ersaufe. was allerdings höchstwahrscheinlich ist. Also ich begreife nicht, warum sehen Sie alles so schwarz? Hören Sie zu und Sie werden gleich begreifen. Erstlich heiße ich Meier, was an und für sich schon ein Unglück ist. Gott tröste, wer Meier hieß, sagte schon die alte Frau in Bremen, die auch Meier hießen, alle Augenblicke wegen anderer Meiers vor Gericht musste. Und in Deutschland selber war ich berühmt, meiner Unglücksfälle wegen. Was ich aber in Kalifornien erlebt habe, das ist doch bisher unübertroffen. Und ich werde meinem Schöpfer danken, wenn ich hier nur erst wieder weg bin. Aber es geht nicht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie doch aber hierher gekommen, um Ihr Glück zu machen. Glück? Sagen Sie Glück? Sie werden gleich selber sehen, dass dieses Wort im Zusammenhang mit mir nicht zu existieren scheint. Dafür bin ich ein Auffangbecken jeglichen Unglücks, das sich nur erdenken lässt. Sie müssen wissen, ich verließ Deutschland an Bord der Undine. Schon der Name des Schiffes war ein böses Omen. Ach, wieso das? Nun, die Undine ist ein Wasserweib und will gar nicht an Land. Unser Kahn wollte auch nicht. Erstlich machte unser Kapitän den Versuch, durch die Magellanstraße zu laufen. Zu laufen, sagte er. Wir krochen aber. Und einmal rührten wir uns ganze 18 Tage nicht vom Fleck. Es herrschte totale Windstille. Ja, aber einmal müssen Sie ja wohl wieder flott geworden sein. Ja, wie gesagt, nach 18 Tagen. Und als wir endlich wieder auf offene See kamen, kriegten wir eins auf die Mütze. Ach, Piraten. Nein, nein, so schnell verschießt das Schicksal nicht sein bestes Pulver. Die nähere Bekanntschaft mit Seeräubern ist mir ohne Zweifel seinem späteren, wirkungsvolleren Termin vorbehalten. Nein, diesmal war es ein Sturm. Er wehte uns die Masten über Bord und spielte 2 Tage lang Ball mit uns. An der chilenischen Küste ging denn auch die Undine wieder dahin, wohin sie eigentlich gehörte, nämlich unter Wasser. Du lieber Himmel. Wie viele Menschen sind denn dabei ertrunken? Kein einziger. Hätte es auch nur einen erwischt, wäre ohne Zweifel ich derjenige gewesen. Jedenfalls wurden wir von einem anderen Schiff an Bord genommen und nach Valparaiso gebracht. Von dort aus konnten wir dann unsere Reise in dieses gesegnete Land ohne weiteren Zwischenfall fortsetzen. Ich persönlich wurde allerdings noch der Spielball etlicher Schicksalsschläge. Zuerst wurde ich beim Öffnen einer Luke eine Treppe heruntergeschleudert und erheblich am Gesicht verletzt. Dann brach ich mir den Daumen beim Öffnen einer Champagnerflasche. Doch all das war nichts im Vergleich zu dem, was passierte, als wir hier gelandet waren. Zunächst schiffte ich mich auf einem der B-Dampfer ein. Um auf dem schnellsten Weg nach Sacramento zu kommen, nehme ich an. Ganz richtig, ja. Abends um 6 dampften wir hier ab. Und ich lag gerade bequem in meiner Koje und schlief. Da bekam das Schiff plötzlich einen gewaltigen Stoß. Die Folge war, dass ich wie ein Sack aus meinem Bett und auf die scharfe Ecke einer Schiffskiste geschleudert wurde. Moment, Moment, hier in der B. Aber da gibt's doch weder Sandbänke noch Scheren. Freilich nicht. Mit so einfachen Ursachen würde sich mein Schicksal nie begnügen, um mich zu treffen. Ich will Ihnen sagen, was passiert war. Ein anderer Dampfer, der uns entgegenkam, war geradenwegs in uns hineingefahren. Und zwar so, dass wir ziemlich schnell sanken. Zum Besinnen blieb uns Passagieren also nicht viel Zeit. Wir sprangen so schnell wir konnten über Bord und ließen uns von der Mannschaft des anderen Schiffes, das die Katastrophe verursacht hatte, bergen. Auf diese Weise sind damals nur wenige Menschen ums Leben gekommen. Na ja, immerhin einige sind demnach auch ertrunken. Und Sie waren nicht darunter. Ich wär's gewesen. Dann hätte ich all das, was auch kommen sollte, nicht erleben müssen. Dass ich bei dem Unglück, bis auf meine Geldtasche, die ich aus Sicherheitsgründen immer bei mir trug, all mein Reisegepäck verloren hatte. will ich gar nicht erwähnen. Aha, also das Wichtigste, nämlich das Geld, das hatten Sie gerettet. Ja, warten Sie es doch ab! Sie wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Also, nach diesem Unglück setzte ich meine Reise auf einem anderen Schiff fort. Ich weiß nicht, ob Sie seinerzeit die Sache mit der Sagamore gehört haben. Sagamore, war das nicht der Kasten, der auf rätselhafte Weise in die Luft gegangen ist? Freilich. Und ich war natürlich an Bord. Wir fuhren gerade ab, hatten uns noch nicht weit vom Ufer entfernt. Da gab es plötzlich einen riesigen Knall, als ob die ganze Welt in Stücke brechen wollte. Gleichzeitig war alles in dichten, weißen Qualm gehüllt. Ich spürte nur noch, dass ich einen Schlag gegen den Kopf bekam und ins Wasser geworfen wurde. Was weiter mit mir passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Nun, immerhin muss sie jemand aus dem Wasser herausgefischt haben. Ja. Und als ich zur Besinnung kam, lag ich in einem großen Saal mit einer Unmasse von Betten. Und auf meine Frage sagte mir einer der Wärter, ich läge im Hospital zur göttlichen Vorsehung und hätte allen Grund, derselbigen zu danken. Der Explosion auf der Sagamore seien hunderte von Menschen zum Opfer gefallen. Ja, ich kann mich an die Zeitungsberichte erinnern. Weit über 100 Tote und viele hundert verkrüppelt und schwer verletzt. Also, da sind Sie offensichtlich noch relativ glimpflich davon gekommen. Vielleicht hätte ich dem Himmel auch noch danken sollen, dass ich rechtzeitig eins gegen den Schädel gekriegt habe und ins Wasser gefallen bin. Na, wie dem auch sei. Damals war ich nicht in der Verfassung, mich über meine wunderbare Rettung zu freuen. Der Kopf tat mir weh, mir war sterbensübel und mir flimmerte es ständig vor den Augen. Ich muss dann wohl wieder eingeschlafen sein. Und als ich das nächste Mal aufwachte, hörte ich, wie sie um mich herum nach Hilfe schrien. Dann sah ich's auch. Der ganze Saal war irgendwie merkwürdig erleuchtet. Und wie ich meinen Kopf hebe, merke ich, dass helle Flammen durch die offene Tür hereinschlagen und an der Decke entlang züngeln. Mit anderen Worten, im Hospital war ein Brand ausgebrochen und Sie waren dabei. Natürlich war ich dabei. Und nur mit knapper Not entging ich diesmal einem qualvollen Ende. In letzter Sekunde wurden wir aus dem schon lichterloh brennenden Saal herausgetragen, spielten sich haarsträubende Szenen ab. Das Schreien und Wimmern der hilflosen Menschen werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Aber schließlich konnten doch alle vor dem drohenden Flammentod gerettet werden. Und auch Sie wurden gerettet. Für diesmal, mein Bester, für diesmal. Aber mein grausames Schicksal wird nicht müde, mich immer weiter zu verfolgen. Was meinen Sie, weshalb zum Beispiel ausgerechnet jetzt in San Francisco eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist, hm? Aber ich denke nicht daran, mich kleinkriegen zu lassen. Ich weiß, einmal wird das Schicksal mich ereilen. Aber ich werde mich zur Wehr setzen, solange ich dazu in der Lage bin. Das finde ich sehr vernünftig. Was werden Sie also als nächstes tun? Nun, ich gehe hier weg. Ich habe schon vorgestern einen Platz auf einem Passagierdampfer gebucht, der mich nach New York bringen soll. Mhm. Und auf den warten Sie jetzt hier? Warten? Nein. Mein Schiff ist bereits unterwegs. Mit meinem gesamten Gepäck. Aber ohne mich. Ja, wie das? Wie das? Sie stellen Fragen, mein Herr. Haben Sie nicht selber noch eben Ihr eigenes Pech beklagt? Und sagte ich Ihnen nicht, Sie hätten gar keine Ahnung, was Pech überhaupt ist? Also, ich sollte heute Morgen an Bord meines Schiffes sein, nachdem ich schon gestern meine Koffer hatte einchecken lassen. Und wie ich eben zur Anlegestelle komme, höre ich, dass meine ganzen Habseligkeiten bereits ausgelaufen sind. Und jetzt sitze ich hier und habe die Wahl, mich entweder ins Meer zu stürzen, um mich allen weiteren Schicksalsschlägen ein für allemal zu entziehen, oder hier zu bleiben, um mein Leben als Bettler zu beschließen. Vorausgesetzt, dass ich nicht schon vorher von der Cholera hingerafft werde. Und eine dritte Möglichkeit halten Sie nicht für vorstellbar? Eine dritte Möglichkeit? Verzeihung, ich verstehe nicht, mein Herr. Nun, Sie könnten immerhin das nächste Schiff nach New York nehmen und Ihr Gepäck dort wieder in Empfang nehmen. Großer Gott! So kann nur jemand sprechen, der keine Ahnung hat, welche Wege ein missgünstiges Schicksal sucht und findet, um ein wehrloses Opfer langsam, aber sicher ins Verderben zu führen. Für mich gibt es kein nächstes Schiff, mein verehrter Herr. Denn entweder würde dieses Schiff, falls ich es für die Überfahrt benutzen würde, sein Ziel nie erreichen, oder ich würde, sollte ich wieder erwarten, doch in New York ankommen, dort feststellen müssen, dass mein Gepäck die Weiterreise nach Honolulu angetreten hat. Aber abgesehen davon ist mir diesmal zu allem Überfluss auch meine Brieftasche noch abhanden gekommen, in der sich mein Reiseticket und der klägliche Rest des mir noch verbliebenen Bargeldes befunden hatte. Sie sehen also, mein Herr, meine Lage ist genau das, was man, ohne zu übertreiben, mit der Bezeichnung ausweglos umschreiben darf. Und Sie müssen mir immerhin doch darin recht geben, dass im Vergleich dazu sich Ihr kleines Missgeschick geradezu als lächerliche Bagatelle ausnimmt. So wie die Dinge lagen, musste ich ihm natürlich beipflichten. Zumal sich herausstellte, dass das nächste Schiff nach Sausalito, wo ich ja hin wollte, eine halbe Stunde früher auslief, als ich es erwartet hatte. Ausgesöhnt mit meinem eigenen Schicksal und entschlossen, meinem desillusionierten Gesprächspartner unwiderlegbar zu beweisen, dass seine Theorie von der unaufhaltsam ins Verderben führenden gnadenlosen Grausamkeit des Schicksals falsch sei, überhändigte ich ihm einen größeren Betrag aus meiner eigenen Brieftasche, mit der lässig hingeworfenen Bemerkung, für die Rückzahlung könne er sich so viel Zeit lassen, wie er es für erforderlich erachte, um seine Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen. Wenn ich nun erwartet hatte, Herr Meyer würde über dieses doch zweifellos von ihm nicht vorausgesehene Glückserlebnis, das ihm wenigstens für den Augenblick seine Notlage zu überbrücken half, zumindest ein Lächeln der inneren Genugtuung verschwenden, so sah ich mich getäuscht. Auch sein Dank fiel eher knapp als überschwänglich aus. Nun, ich dachte nicht lange darüber nach, tauschte mit ihm unsere Adressen aus und begab mich an Bord des kleinen Dampfes, der mich nach Sausalito bringen sollte. Am Abend kehrte ich zurück und schlenderte nach dem Dunkelwerden durch Spielhöllenviertel. Vor einem der größten Salons, dem Eldorado, entstand plötzlich ein Auflauf. Und ein Schuss fiel. Augenzeugen wussten zu berichten, was passiert war. Ein Gauner hatte versucht, einen anderen beim Spielen übers Ohr zu hauen. Der hat es bemerkt und wollte den Betrüger stellen. Dieser aber rannte mit seiner Beute auf die Straße, sein Verfolger hinter ihm her. Um ihn abzuschütteln, zog der Flüchtende seinen Revolver und traf seinen Widersacher ins Bein. Der blieb verletzt liegen und der andere entkam. Da niemand Anstalten machte, dem Getroffenen zu helfen, bahnte ich mir einen Weg durch die gaffend umherstehende Menge. Verzeihung, ich bin Arzt. Bitte würden Sie mich mal durchlassen. Danke. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ich möchte zu dem Verletzten. Es dauerte geraume Zeit, bis ich mich zu der Stelle durchgekämpft hatte, wo die Verfolgungsjagd so jäh zu Ende gegangen war. Entschuldigung. Der Angeschossene lag zusammengekrümmt auf der Seite und stöhnte leise vor sich hin. Als ich mich niederkniete, um die Wunde einer vorläufigen Untersuchung zu unterziehen, hätte ich fast einen Schrei ausgestoßen. So verblüfft war ich. Der Mann, der vor mir auf dem Boden lag, war niemand anders als Herr Meyer. Sie! Sehen Sie doch. Hören Sie, mein Freund, das Geld, das ich Ihnen heute Morgen gegeben habe, das war nicht dafür gedacht, dass Sie es gleich in der Spielhölle verjubeln. Ich habe es nicht verjubelt. Man hat es mir abgegaunert. Ja, aber Wenn Sie nicht darum gespielt hätten, dann... Dann wäre es jetzt auch verloren. Ich habe doch gesagt, ich bin ein Opfer meines Schicksals. Ich werde vom Unglück verfolgt, was ich auch tue. Sie wollten mir nicht glauben. Jetzt sehen Sie selbst, wie recht ich hatte. Hierauf verlor er das Bewusstsein. Ich ließ ihn ins nächste Spital bringen. Die Schusswunde stellte sich als relativ harmlos heraus. Nach wenigen Tagen konnte er entlassen werden. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren. Aber einige Zeit später, kurz bevor ich selbst Kalifornien verließ, da las ich in der Zeitung, dass ein Schiff, das nach New York unterwegs war, an der Küste gestrandet sei. Mannschaften, Passagiere habe man retten können. Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Meyer mit an Bord gewesen ist.